السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل الضلالة في النار. أما بعد، meine geehrten Brüder und Schwestern, wir werden inshallah ta'ala über die gewaltigste Sura, eine von den zwei Lichten, die herabgesandt worden sind in den Koran, die herabgesandt worden sind auf dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, die nie zuvor irgendjemandem gegeben worden ist, von den Propheten, Surat al-Fatiha. Wir müssen über diese Sura reden und verstehen, wenn wir beten, was wir sagen, wenn wir diese Sura mindestens 17 Mal am Tag rezitieren. Und das ist von der größten Notwendigkeit für den Muslim. Denn es wurde überliefert von Abdullah ibn Abbas radiyallahu an, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Einige haben nur die Hälfte vom Gebet, andere haben nur ein Drittel, andere haben bis zu nur, sag mal, ein Zehntel. Und Abdullah ibn Abbas sagte, diese andere Überlieferung ist nicht von Abdullah ibn Abbas, und Abdullah ibn Abbas sagte selbst: Der Diener hat nur von seinem Gebet, wo er geistlich anwesend ist, mit Herz und Verstand. Das heißt, wenn du rezitierst und du bist geistig und mit deinem Herz nicht anwesend, gibt es keinen Lohn für diesen Teil, den du nicht mit deinem Herzen und mit deinem Verstand anwesend warst im Gebet. Diese Sura, Barakallahu Fikum, wurde in Mekka herabgesandt. Man nennt sie die Sura Al-Mekkiya. Es gibt zwei Arten, die die Ulama, rahimahumullah ta'ala, erwähnen. Es gibt Al-Mekkiya und Madaniya. Al-Mekkiya ist, Barakallahu Fikum, alles, was herabgesandt worden ist vor der Hijra. Wal-Madaniya ist alles, was nach der Hijra herabgesandt worden ist. Und es ist nicht bindend, dass jede Sura oder jeder Vers in Medina herabgesandt worden ist, sondern es geht darum, nach der überwiegenden Meinung, dass die mekkanischen Suren vor der Hijra herabgesandt worden sind, also der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und die medinensischen Suren sind nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt. Barakallahu fikum, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat: Wenn mein Diener rezitiert Alhamdulillahi Rabbil Alameen, dann sagt Allah azza wa jal, dann hat mein Diener mich gelobt, er hat mir gedankt. Und wenn er sagt Ar-Rahman Ar-Rahim, dann hat er mich gepriesen. Und wenn er sagt Maliki Yawmiddin, dann hat er Allah subhanahu wa ta'ala verherrlicht. Und wenn der Diener sagt, Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in, dann sagt Allah Azza wa Jalla, wir müssen uns bewusst sein, Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt das. Er sagt, das ist das Verhältnis zwischen mir und meinem Diener. Dann rezitiert der Diener die Fatiha bis zum Schluss und sagt, wala dallin. Dann sagt Allah Azza wa Jalla, und mein Diener bekommt das, was er verlangt. Wir wollen kurz auf die Sura eingehen. Barakallahu fikum. Die Sura fängt an mit Bismillahirrahmanirrahim. Mit Al-Basmala. Und wir hatten mit einigen Brüdern schon sehr oft über diese Basmala geredet, aber wir erwähnen das ganz gut. Wenn wir sagen Bismillah, bevor wir rezitieren, bevor wir den Koran rezitieren, suchen wir Zuflucht bei Allah vor dem Shaitan. Und diesen Nutzen will ich euch nicht enthalten. Darunter Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab und andere Gelehrte sagen, wenn der Diener Zuflucht sucht bei Allah vor dem verfluchten Shaitan, dann bedeutet es, er sucht Zuflucht vor der List, der Irreleitung, der Verwirrung vom Shaitan, dass Allah ihn bewahrt. Wenn wir sagen, Bismillahirrahmanirrahim, dies Bismillah im Namen Allahs, wie es meistens übersetzt worden ist, richtiger ist, wenn man sagt, mit dem Namen Allahs. Was bedeutet Bismillah? Die Ulama, rahimahumullah ta'ala, sagen, Bismillah bedeutet, im Namen oder mit dem Namen Allahs beginne ich, suche ich Hilfe und Baraka in dem, was ich tue. Deswegen, ihr seht, diese Basmala wird nicht nur im Koran verwendet, sondern auch in der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn er bestimmte Schriften geschrieben hat, Briefe. Und auch die Ulama erwähnen das. Wenn wir sagen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, sagt Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Das sind zwei edle Namen. Einer ist edler als der andere. Was bedeutet Ar-Rahman? Ar-Rahman bedeutet der Alabama. Die Bedeutung davon ist, dass Allah eine allumfassende Barmherzigkeit hat, die alle seine Geschöpfe beinhaltet oder umfasst. All seine Geschöpfe umfasst. Das heißt, die Engel, die Djinn, die Menschen und auch von den Menschen, die Kuffar und die Muslime allgemein. Und wenn wir sagen Ar-Rahim, dann bedeutet es, dass es eine allgemeine Barmherzigkeit ist von Allah, eine spezielle Barmherzigkeit von Allah, mit der er sich einigen von seinen Dienern erbarmt. Und die Gelehrten sagen, rahimahumullah ta'ala, dass diese Barmherzigkeit für die Mu'minin ist. Denn Allah sagt, وَكَانَ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Allah erbarmt sich den Mu'minin. Was noch kurz zu erwähnen ist, wenn wir sagen Ar-Rahman, dann sagen wir, dieser Name ist, gehört zu den schönsten und vollkommenen Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, mit dem wir keinen betiteln dürfen, außer Allah alleine. Und Ar-Rahim ist auch ein Name von den Namen Allahs azza wa jall, den schönen und vollkommenen, doch wir dürfen auch jemand Rahim nennen, der die Barmherzigkeit der Rahman in sich trägt. Der Unterschied zwischen der Barmherzigkeit Allahs und der Barmherzigkeit des Dieners ist voll. Weil wir können nicht leugnen, dass manche Menschen barmherzig sind. Richtig? Deswegen sagen wir, Ar-Rahim, die Barmherzigkeit des Menschen, ist unvollkommen. Begrenzt. Ein Mensch kann nur auf eine bestimmte Art oder hat eine bestimmte Grenze, wen er sich erbarmt. Und wie viel er sich erbarmt. Richtig oder nicht? Ist. Und Ar-Rahim, Allah, hat eine allumfassende Barmherzigkeit. Ist gewaltig. Der gesamte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah hat seine Barmherzigkeit in 100 Teile geteilt. Und hat davon eine herabgesandt auf die ganze Schöpfung. Und wir sehen, wie das Tier barmherzig ist zu seinem Kind, indem es sein Bein hebt, um ihn nicht zu verletzen. Und wir sehen die Rahma zwischen uns. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, und 99 Teile hat Allah seinen gläubigen Diener für den jüngsten Tag hinterlassen. Möge Allah uns von ihnen sein lassen. Amen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dann sagen wir, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Was bedeutet Alhamd? Alhamd, barakallahu fikum, in der Sprache ist von Al-Thana wal-Madh, vom Lob. Vom Lob. Aber in der islamischen Definition sagt Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Alhamd ist, dass du denjenigen lobst, der die lobenswerten Eigenschaften hat. Mit Liebe, Verehrung, Respekt und Hochachtung. Wenn diese Bedingungen nicht vorhanden sind, dann ist es Madh. Das Madh ist der einfache Lob. Al-Madh ist der einfache Lob. Wal-Hamd mit den Bedingungen gegenüber Allah ist der vollkommene Lob. Wenn wir sagen Lob, meinen wir damit den Dank. Wir loben Allah und danken Allah. Das ist die Bedeutung mit den Bedingungen. Wenn wir sagen Alhamdulillah, was bedeutet das? Wir sagen, Allah ist vollkommen in seinen Wesen, in seinen Taten, in seinen Eigenschaften. Du lobst ihn aufgrund seines vollkommenen, perfekten Wesen, auf seine, bezüglich auf seinen vollkommenen Taten und seinen Namen und seinen Eigenschaften. Seine Eigenschaften. Wenn du das nicht hast, ist dein Lob ein allgemeiner Lob. Ich verdeutliche euch das an einem Beispiel unter den Menschen. Wir loben jemanden aufgrund einer Arbeit. Sag, er hat bestimmte Arbeit geleistet, wir sagen, gute Sache. Aber wir mögen diese Person nicht. Wir können jemanden loben, aber wir hassen ihn. Richtig oder nicht? Wir können jemanden ablehnen, aber wir loben das, was er hinterlassen hat. Und das ist der Unterschied. Das heißt, wenn du sagst Alhamdulillah, dann sagst du, ich lobe Allah mit Liebe, mit Verehrung, mit Respekt, mit Hochachtung, aufgrund seines vollkommenen Wesen, Namen und Eigenschaften. Er ist der Vollkommene, der Perfekte. Und deswegen, als kurze Anmerkung, wenn du sagst Subhanallah, heißt es, dass du Allah frei sprichst und preist von der Unvollkommenheit in Bezug auf sein Wesen, auf seine Taten und seinen Namen und Eigenschaften. Allah ist ein Eigenname von Allah subhanahu wa ta'ala, auf dessen alle Namen und Eigenschaften zurückkehren. Alles, das ist, was auf den Namen, auf das Wesen Allah subhanahu wa ta'ala hindeutet. Abdullah ibn Abbas sagt, Allah mushtaqqun min al-ilah. Allah ist abgeleitet von al-ilah. Das bedeutet, Allah ist abgeleitet vom Wort al-ilah. Und was ist es in Bezug auf Allah? Dass Allah der einzige Ilah ist, der einzige Gott ist. Der wahre Gott, der das Recht, das alleinige Recht hat, angebetet zu werden. Und alle falschen Götter neben ihm sind falsche Götter. Aber Allah nennt sie Götter, weil sie diesen falschen Göttern das zugeschrieben haben, was Allah einzig und alleine gehört. Und was ist das? Das ist die Ibadah, der Gottesdienst. Tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ذلك بأن الله هو الحق. Dies, weil Allah die Wahrheit ist. Weil Allah die Wahrheit ist und weil Allah die Wahrheit spricht. Und weil Allah die Wahrheit herabgesandt hat. Und das, was sie neben ihn anbeten, nur Batil, Falschheit ist. Wenn wir sagen, Ar-Rabb, der Herr, wird das übersetzt, dann bedeutet es, islamisch gesehen, oder hat die drei bestimmten Spezialitäten, wie die Ulama sagen. Nämlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer ist, der Herrscher ist und der Verwalter ist von allen Angelegenheiten. Yani at-Tawhid al-Rububiyyah. Aber speziell hat das mit diesen drei Sachen zu tun. Wenn du sagst Ar-Rabb, Ya Rabb, dann bestätigst du Ar-Rububiyyah für ihn. Er ist derjenige, der dich erschaffen hat. Er ist derjenige, der dich leben und sterben lässt. Er ist der Einzige, der dich um alle versorgt. Er ist der Einzige, der kein Teilhabe hat in diesen Sachen, in seinen Taten. Er versorgt, er lässt leben, er lässt sterben. Er subhanahu wa ta'ala verwaltet alles. Jalla fi ula, und ihm gehört alles, was wir kennen, sehen und was wir nicht sehen und kennen und was wir nicht kennen. Dann wenn wir sagen, Al-Alamin, Rabbul Alamin, wer sind Al-Alamin? Im Deutschen wird übersetzt die Weltbewohner. Wal-Alamin ist von Al-Alama, sagen die Ulama. Al-Alama ist das Zeichen, was auf den Herrn subhanahu wa ta'ala hinweist. Die Schöpfung ist ein Zeichen für die Existenz des Schöpfers. An dir selber kannst du erkennen, dass es Allah gibt. وَفِي أَنفُسِكُمْ آيَاتٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Und in euch habt ihr Zeichen, schaut ihr nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Allah sagt, und in der Schöpfung der Himmel und der Erde und dem Wechsel der Tag und Nacht gibt es Zeichen für Leute, die bedenken. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder, der diese Ayah hört und rezitiert und erdenkt nicht darüber, wehe ihm. Allah azza wa jal hat uns Zeichen gesagt. Deswegen, wenn wir sagen, Al-Alamin, bedeutet es, dass er, der Herr subhanahu wa ta'ala, von allem ist. Von den Menschen, den Djinn, den Engeln, von den Menschen und Djinn, von den Muslimen und von den Kuffar, von allem, was Allah erschaffen hat. Alles gehört ihm, subhanahu wa ta'ala, und alles ist ihm ergeben. Wenn wir sagen, Ar-Rahman Ar-Rahim, haben wir erklärt, Alhamdulillah. Wenn wir sagen, Malik Yawmiddin, der Herrscher am Tage des Gerichts, oder eine andere Lesenart, Malik Yawmiddin, alles ist, diese beiden Lesenarten sind Tawatur überliefert, yani stark, gibt es keinen Zweifel daran. So bestätigen wir, dass Allah der Herrscher von allem ist, in der Dunya und in der Akhira. Aber Allah erwähnt hier Yawmiddin, am Tag des Din. Bedeutet das, dass Allah nur an diesem Tag der Herrscher ist? Nein. Aber Allah speziell erwähnt diesen Tag für die Wichtigkeit dieses Tages. Aber er ist Al-Malik und Al-Malik in Dunya und in Akhira. Wenn wir sagen, er ist der Herrscher, wir haben gesagt, alles ist unter seiner Herrschaft, subhanahu wa ta'ala. Er hat das erschaffen und er kann mit seiner Schöpfung tun, was er will. Jalla fi ula. Und wenn wir sagen, Yawmiddin, am Tag des Din, so sagen die Ulama, Ad-Din wird wird wegen zwei Sachen erwähnt. Ad-Din hier ist gemeint der jüngste Tag. Der Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala die Rechtschaffenen für ihre Rechtschaffenheit belohnt und die Übeltäter für ihre Übeltaten bestraft. Und damit sind die Rechtschaffenen sind nur die Muslime, die Allah belohnen wird. Und es gibt unter ihnen Muslime, die Allah azza wa jal in Jahannam reinbringen wird. Und wenn sie eine Zeit dort verbracht haben, werden sie alle von Jahannam rauskommen. Möge Allah mich und euch davor bewahren. Und die Kuffar werden nur in Jahannam gebracht. Aber mit ihnen wird abgerechnet aufgrund der Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Aber sie haben keine guten Taten. Wenn ein Kafir in der Dunya eine gute Tat verrichtet, Allah gibt ihm diese Tat in der Dunya. Seine Belohnung. Und wenn ein Muslim Allah gehorsam ist und Gutes verrichtet, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, in Muslim von Abi Huraira, dann Allah versorgt den Diener in der Dunya und lässt ihn seine Taten für den jüngsten Tag, auf dass er sie davon belohnt. Mögen wir von ihnen sein. Und Ad-Din wird auch genannt Al-Islam. Ad-Din ist Al-Islam, wie du Allah anbetest. Wie Allah herabgesandt hat, wie du dich zu verhalten hast und ich. Deswegen sagen wir, Ad-Din ist eine Lebensführung. Eine Lebensführung. Allah azza wa jalla sagt dir, tu das, lass das. Und wenn du das tust, wirst du das bekommen. Und wenn du das unterlässt, wirst du das bekommen. Deswegen sagt Allah, Inna ad-Din 'inda Allah al-Islam. Der Din, bei Allah ist nur der Islam. Und Allah sagt, und wer eine andere Religion aus dem Islam wünscht, er will Jude, er will Christ sein oder ein anderer Kafir, Allah wird es nicht von ihm annehmen und er wird im Jenseits von den Verlierern sein. Und die Verlierer sind die Höllenbewohner, ayyadu billah, möge Allah mich und euch davor bewahren. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, als die Mushrikin zu ihm kamen und sagten, Ja Muhammad, diene unseren Herrn ein Jahr, wir dienen deinen Herrn ein Jahr und alles ist gut. Der Gesandte Allah schwieg und daraufhin kam die Surat al-Kafirun haben. Und Allah Azza wa Jalla sagt zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Sprich den Takfir aus. O ihr Kuffar, das an die Murji'a und ihresgleichen, die sagen, wo gibt es keinen Takfir. Hier, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Sprich, o ihr Kuffar, ich diene nicht dem, dem ihr dient, und ihr nicht dient nicht dem, dem ich diene. Und so weiter. Und ich werde niemals dem dienen, den ihr dient. Und dann sagt alaihi salatu wassalam, befohlen von Allah, herabgesandt, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ. Ihr habt euren Dien und wir haben unseren Dien. Alles, was ihr seht, womit Allah, womit die Menschen Allah von ihren Gelüsten anbeten oder Menschen folgen in anderen Gesetzen, das ist alles Dien. Und Allah Azza wa Jal sagt und befiehlt, dass wir diese Bara'a von diesen Adyan, von diesen Religionen machen und uns lossagen und es hassen und nicht damit zufrieden sein dürfen. Es ist deine Pflicht. Ich bewundere Ibrahim a.s. Ibrahim, Allah nannte ihn eine Umma, die beständig ist in dem, wie sie Allah anbetet. Als er Ibrahim a.s. sich losgesagt hat von seinem Volk mit seinen Gläubigen, sagte er, inna bura'u minkum. Sie haben sich losgesagt von dem, was neben Allah angebetet hat. Die Gesetze der Jahiliyyah, die Gesetze der Menschen, sie haben sich losgesagt. Ihre Feindschaft gezeigt, ihre Bara'a gezeigt und den Hass. Aber dann hatta tu'minuna billahi wahda. Bis sie an Allah einzig und alleine glauben. Nicht nur glaubt, sagt, ich glaube, nein. Verinnerlicht und danach handelt und euch von dem Gegenteil lossagt. Wer kommt und sagt, das Judentum kann richtig sein, ist ein Kafir. Wer sagt, sie können ins Paradies kommen, ist ein Kafir. Wer sagt, die Christen kommen in die Jannah, ist ein Kafir. Wallahi, es kommen nur die Muslime in die Jannah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu einem Sahabi, geh raus und verkünde den Menschen, keine Seele außer eine muslimische Seele wird das Paradies betreten. Daraus verstehen wir, jeder, der kein Muslim ist, wird nicht in die Jannah reingehen. Wa alaihi salatu wasalam sagt, im Muslim, er sagte, keiner von der Umma, der Gemeinschaft, hört von mir, Jude oder Christ. Die Gelehrten sagen, nicht nur Juden und Christen, jeden, der kein Muslim ist, von dieser Botschaft hört, mit der ich herabgesandt bin, also den Islam, und er schwört auf Allah, und der stirbt so, er wird einer der Höllenbewohner sein, ewig. Allah bestätigt das deutlich im Koran, daran gibt es keinen Zweifel, walillahi alhamd. Dann sagen wir im Gebet, Iyyaka na'bud. Schau, Allah sagt, Allah hat sich vorgezogen. Iyyaka, dir, Allah, na'bud, dich alleine dienen wir. Warum sagt Allah, Iyyaka na'bud? Die Ulama sagen, das bedeutet, wir nur dir alleine dienen wir, Allah, und sonst keinen anderen. Iyyaka na'bud, wa iyyaka nasta'in. Was ist die Ibadah? Al-Ibadah, sagt Sheikh Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, Al-Ibadah, ismun jami'un, ein allgemeines Wort. Wenn du sagst Ibadah, du verstehst darunter nicht nur das Gebet, das Fasten, das Schlachten, alles, was dir im Sinn kommt. Alles, was Allah liebt und mit ihm zufrieden ist, von den Aussagen und Taten, das Offene und Verborgene. Und wir wissen, es gibt die Taten des Herzens, die Furcht, die Liebe vor Allah, die Taqwa zu Allah, das Vertrauen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt die Aussage des Herzens. Was ist die Aussage des Herzens? Das ist die Verinnerlichung, wie Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sagt, der Glaubensinhalte. Die Verinnerlichung der 6 Glaubensinhalte und alles, was es mit sich bringt. Und es gibt auch die Aussage der Zunge, das Erwähnen Allahs, die Da'wah und so weiter. Dann gibt es die Taten des Körpers. Für was braucht man den Körper? Man braucht ihn zum Beten. Sag, man braucht ihn zum Fasten, man braucht ihn für Hajj und so weiter. Und dann gibt es auch die Taten des Vermögens, indem du spendest in der Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. An allererster Stelle, wenn du Zakat abgeben musst, dass du deine Pflicht abgeben musst, wenn die Bedingungen erfüllt sind, dafür. Das heißt, ein allgemeines Wort. Und wem widmen wir diese Ibadah? Wem widmen wir diese Ibadah? Einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du betest, betest du Allah. Wenn du fastest, fastest du für Allah. Wenn du schlachtest, schlachtest du für Allah. Und so weiter. Wer eine Ibadah ob wissend oder unwissend, zu einem anderen außer Allah Azza wa Jal verrichtet, ist Mushrik, Kafir, raus vom Islam. Und nachdem, sagt Sheikh Sa'di rahimahullah in seinem Tafsir, nachdem Allah Azza wa Jal zuerst die Ibadah genannt hat, die alleine dienen wir, daraufhin hat er erwähnt die Hilfe. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Und dich bitten wir um Hilfe. Sheikh Sa'di sagt rahimahullah, يعني Allah erwähnte die Ibadah, dass wir ihn dienen, und dann sollen wir ihn bitten um Standhaftigkeit und Hilfe in der Anbetung. Wer von uns braucht das nicht? لا حول ولا قوة إلا بالله. Es wurde gesagt, doch es ist daif, und mit daif arbeiten wir nicht, aber es ist Aussage von Abdullah ibn Abbas oder einem anderen Sahabi. Er sagte, als Allah Azza wa Jal die Engel erschuf, hat er zu ihnen gesagt, tragt den Thron. Sie haben es nicht geschafft. Daraufhin sollte Allah gesagt haben, sagt لا حول ولا قوة إلا بالله. Keine Kraft noch Macht ist nur von Allah. Als sie das sagten, konnten sie den Thron tragen. Deswegen verlass dich nicht auf deine Stärke und deine Kraft. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Abdullah ibn Mubarak sagt, wenn du einen Moment dich auf dich verlässt, in Bezug auf deine Religion, die Religion Allah wird dich in Stich lassen. Und alayhi salatu wasalam sagte, Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li jami'i kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn. Der Prophet sagte, nicht einen Moment, lass mich ein Augenzwinker in meinen Angelegenheiten. Deswegen sollte der Diener sich erniedrigen vor Allah und Allah um Hilfe bitten in allem, was er tut. Und wehe uns, dass wir Kibr in uns tragen und denken, wir sind klug und wir sind stark und wir haben das von uns geschafft. Wir sind auf dem Weg dann der Irreleitung, der Vernichtung. Allah bewahre uns. Inshallah ta'ala, ich fasse mich kurz. Nachdem wir das gesagt haben, O Allah, wir dienen dir. Ja, wir schreiben dir die Ibadah einzig und alleine zu und sind dir aufrichtig in allem, was wir tun und sagen und was wir glauben. Und dich bitten wir um Hilfe in unserer Sache, in der Ibadah, in der Standhaftigkeit im Dien. Dann sagt Allah Azza wa Jal, dass wir sagen sollen, ihdina as-sirata al-mustaqim. Leite uns den geraden Weg. Denn niemand kann dich recht leiten, außer Allah. Und was ist der gerade Weg? Allah sagt, der gerade Weg. Welcher ist das? Das ist der Islam. Allah erwähnt weiter, der Weg, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Den Weg, den du deine Gnade erwiesen hast, ja Allah. Wer sind sie? Allah sagt, das sind die Propheten und die Wahrhaftigen und die Shuhada und Salihun und die Rechtschaffenen. Allah nennt sie im Koran, der Weg des Propheten. Die Religion basiert auf was? Auf Allah sagt und Prophet sagt. Auf welchem Verständnis? Der Sahaba radiallahu anhu. Deswegen, wenn du betest, wenn du fastest, egal was für eine Ibadah du machst, du bist verpflichtet, diese Ibadah mit Wissen zu machen. Mit drei Bedingungen. Erstens, dass du, Allah nimmt sowieso von keinem an, außer von einem Muslim, haben wir erklärt. Erstens, mit Aufrichtigkeit. Du musst aufrichtig sein, 100%. Zweitens, das, was du machst, barakallahu fiqh, muss genauso verrichtet sein, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das verrichtet hat. Du musst einen Beweis haben. Und der Beweis muss so verstanden sein, wie der Prophet und seine Gefährten. Darf es nicht raus. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bei Hadith von Abdullah ibn Abbas sagte, Abdullah ibn Abbas, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eine Linie machte. Und sagte, das ist der gerade Weg Allahs. Daraufhin machte er Striche nebenan und sagte, das sind die Wege der Shayatin. Darauf sitzt ein Shaytan, der zu seinem Weg ruft. Jeder Weg, der dem Weg des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam widerspricht, ist ein Irrweg. Jede Erneuerung ist ein Irrweg. Ohne Ausnahme. Es gibt keine schönen Erneuerungen, es gibt keine bestimmten Wege und es gibt keine geheimen Wege. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns alles verkündet und Allah zu Zeugen genommen und die Sahaba zu Zeugen genommen und uns zu Zeugen genommen. Dieser Weg ist deutlich und Allah hat diese Religion vervollkommnet. اليوم أكملت لكم دينكم. Ich habe euch heute meine Religion mit dem Islam. Ich habe euch heute eure Religion vervollständigt und bin euch mit dem Islam als Religion zufrieden. Yani, dass ihr mich so anbetet, wie ich euch offenbart habe und dass ihr an mich so glaubt, wie ich es offenbart habe. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben. Wer sind diejenigen, dessen Zorn Allahs auf sie lastet? Erstens die Juden, und Sheikh Islam Ibn Taymiyyah sagt, genauso diejenigen, die die Eigenschaften der Juden haben. auch wenn er Muslim ist, auch wenn er Muslim ist. Welche Eigenschaft? Die Eigenschaft, er weiß und er handelt nicht. Er weiß und er handelt nicht. Und nicht der Eigenschaften und nicht derjenigen, die irre gegangen sind. Wer sind sie? An erster Stelle die Christen. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, und diejenigen, die ihre Eigenschaften haben, wer sind sie? Dass du Allah anbetest ohne Wissen. Dass du Allah anbetest mit Bid'ah. Sei es im Glauben, in der Tat oder in der Aussage. Auch wenn er Muslim ist, auch wenn er Muslim ist. Möge Allah uns recht leiten und uns auf dem geraden Weg befestigen und unsere Füße nicht, nachdem er sie befestigt hat, wieder abweichen lassen. O Allah, du bist der Wender der Herzen, so befestige unser Herz auf deiner Religion. Diese Dua sprach der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sehr viel im Sujud. Deswegen sollen wir diese Dua sprechen. Und dann sagen wir Amin. Abdullah ibn Abbas sagt, das bedeutet, O Allah, erhöre. Ich sage das und bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung und bitte dir Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls um Vergebung. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kleinigkeiten, inshallah. Wir haben über die Fatiha geredet. Al-Fatiha hat viele verschiedene Namen. Darunter Fatiha al-Kitab, die Öffnende des Buches, weil damit beginnt der Koran. Ummul Kitab, die Mutter des Korans, die sieben Wiederholende und so weiter. Und als letztes, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, kein Gebet für denjenigen, der Al-Fatiha nicht liest. Ob alleine oder in der Jama'a. In der Jama'a hört der Imam in den lauten Rezitationen zu, wenn er Al-Fatiha liest, und dann sagen wir alle Amin und dann liest er schnell und leise das für sich. Und in den leisen Gebeten liest er leise. Einmal der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam betete und die Sahaba beteten hinter ihm. Daraufhin, nach dem Gebet, sagt er, liest ihr vom Koran? Was liest ihr? Die sagen, wir lesen nach dem Koran. Er sagte, nein, liest nur Al-Fatiha, denn derjenige, der Al-Fatiha nicht liest, er hat kein Gebet. Ich bin mir bewusst, es gibt auch andere Meinungen, aber das ist die Meinung, die ich folge und als richtig sehe. Wenn einer mir widerspricht, kein Problem. Barakallahu fikum. Möge Allah uns Nutzen ziehen lassen von dem, was ich gesagt habe. Und möge Allah uns zu denjenigen machen, die bewusst beten und bewusst wissen, was sie sagen und verinnerlichen, was sie sagen. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Möge Allah den Islam und die Muslime helfen und sie zum Sieg helfen und sie ehren. Und möge Allah das Gegenteil erniedrigen und die Feinde Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime angreifen und ihnen schaden. Möge Allah ihnen schaden und das ihre List auf sie zurückbringen. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa aqimus salam.